Lektion 9. Neint Lektion. Hier sind fünf Puppen. Sind die Puppen im Haus? Oh nee, sie sind vor ich im Haus auf der Straße. Ist es die 5. Avenida in der Stadt New York? Nee. Ist es die direkte Straße in der Stadt São Paulo? Auch nicht. Es ist die große Blumenstraße oder auf Hochdeutsch Blumenstraße in der Stadt Berlin. Sind das deutsche Puppen? Jo, das sind Berliner Puppen. Bist du Berliner, Jakob? Jo, mein Herr, ich bin Berliner. Und du, Johann? Ich bin Porto Alegre. Ach so, bist du Brasilianer? Jo, ich bin Brasilianer, aber die Johanna ist deutsch. Sie ist Berlinerin. Was machen die Puppen auf der Straße? Sie lernen auf Stelze gehen. Haben die Puppen eher Stelze in der rechten oder in der linken Hand? Sie haben ein Stelz in der rechten und ein in der linken Hand. Sie halten in jeder Hand ein Stelz. Geht jeder eins von den 5 Puppen auf Stelze? Nee, nur 4 haben Stelze. Aber nicht alle 4 Puppen gehen auf ihre Stelze? Nee, nur 3 gehen. Das 4 sitzt auf dem Stehen. Nämlich nee, der Stehentrip. Was ist ein Trip? Ein Haus hat einen Trip. Mehr gehen die Trip von unten rauf oder von oben runter. Ein Trip hat Tritt. Hier ist ein Haustrip. Wir sind im Haus und wollen von Juna nufgehen. Wir setzen den rechten Fuß vor und ziehen dann den linken Fuß nach. Und so gehen wir von Tritt zu Tritt, bis wir oben sind. Die Trip hat ein Kalender. Wir legen die rechte Hand an das Trip-Kalender und halten uns so fest, dass wir nicht fallen. Geht da auf Stelze, Herr Bär? Nee, ich gehe auf meine Füße, oder besser, zu Fuß. Meine Füße sind mehr gut genug. Das Wort genug ist mehr nein. Auf Englisch sagt man enough, auf Portugiesisch o suficiente oder o bastante. Genug ist ein Adverb, gell? Oh jo. Ist du ein Verb, wo genug Sinn bedeutet? Jo, das Verb, wo genug Sinn bedeutet, ist lange und auch schäge. Hier ist ein Tier. Das ist ein Haustier. Alle Häuser haben Tiere. Wir finden Tiere in alle Häuser. Ist dort die Tiere auf? Nee, sie ist zu. Wir machen die Tiere auf, wenn wir in das Haus gehen wollen. Die Tiere ist hier, und wo die Tiere ist, ist im Haus ein Eingang. Das heißt, wir gehen hier in das Haus hin. Wir sagen, wir gehen auf, wenn wir durch die Treppe aufgehen. Wir sollen mehr gehen nun, wenn wir nun gehen. Wir gehen in, wenn wir in das Haus gehen. Wir gehen aus, wenn wir aus dem Haus auf die Straße gehen. Wir sitzen im Sommer oft vor der Haustür. Es ist so warm im Haus und so kühl auf der Straße. Wir sagen, es ist schmutzig, wenn es euch warm ist. Ist es hier schmutzig? Oh nee, es ist recht kühl, kühl genug. Aber wir wollen vor ich die Haustür gehen, wenn's hier zu warm ist. Bitte, wollt ihr nicht auf den Stuhl sitzen? Ach nee, danke schön. Ich will auf der Stehentrip sitzen.